Einen wunderschönen guten Abend bei Querfunk bei Sachzwang FM. Sachzwang FM hat sich in den vergangenen Jahren schon öfters mit Psychoanalyse im Lichte der Gesellschaftskritik befasst. Dazu hatten wir Beiträge von verschiedensten Autoren im Programm. Heute geht es nicht um die Psychoanalyse, aber dennoch um psychologische Aspekte der vorfindlichen Vergesellschaftungsform. Es wird wieder einmal um die wahren Subjekte gehen, mit denen man es so zu tun hat, insbesondere mit sich selbst. Es geht um Biologismus, um Männlichkeit, um Weiblichkeit, ums Geschlechterverhältnis, um Gender, wenn man so will. Vor allem um die ominöse Freizeit, um so etwas wie Privatheit. Dazu hören wir in den nächsten 2 Stunden einen Aufsatz von Ernst Lohoff. Und er bedient sich derselben Metapher wie auch Michel Houellebecq, der die bürgerlichen Elementarteilchen in einem seiner Romane beschrieben hat. Lohoffs Aufsatz heißt »Zur Kernphysik des bürgerlichen Individuums«. Wann immer Gesellschaftstheorie scheinbare Selbstverständlichkeiten zum Ausgangspunkt nimmt und überhistorische, allen Gesellschaften gemeinsame Konstanten präsentiert, ist Vorsicht und Misstrauen angebracht. Hinter den beschworenen ontologischen Grundtatsachen verbergen sich für gewöhnlich spezifisch bürgerliche Kategorien und Verhältnisse. Dieser apologetische Zug setzt sich regelmäßig auch unabhängig von den Intentionen der jeweiligen Theoretiker durch. Der verblichene Arbeiterbewegungsmarxismus etwa verstand sich selber als radikale Kritik der bürgerlichen Gesellschaft. Dennoch wurde die marxistische Doktrin als Durchsetzungsideologie der bürgerlichen Form kenntlich und wirksam, so oft sie unabänderliche, alle Gesellschaftsformationen übergreifende Wesenheiten bemühte. Das wird besonders am Primat der Produktion deutlich, dass die marxistische Gemeinde ihren Lebtag lang als ein Essential des wissenschaftlichen Sozialismus handelte. Es ist ebenso trivial wie richtig, dass die Menschen, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen auch immer sie leben mögen, vor allem anderen die Erzeugung ihrer unmittelbaren Konsumptionsmittel sicherstellen müssen. Der Mensch ist eine durch und durch bedürftige Kreatur und er kann seine Bedürfnisse nur realisieren, indem er sich die ihm umgebende stoffliche Wirklichkeit aneignet und sie ihm gemäß umformt. In diesem durchaus banalen Sinn bildet die Reichtumsproduktion unterschiedslos für alle Gesellschaftsformationen eine unhintergehbare Voraussetzung. Hinter dem vom Arbeiterbewegungsmarxismus emphatisch besetzten Primat der Produktion verbirgt sich aber etwas gänzlich anderes als die höchst prosaische Einsicht, dass Menschen unter allen Umständen zunächst essen, trinken und wohnen müssen. Die Marxisten sahen und sehen in der stofflichen Produktion nicht einfach einen integralen Bestandteil der menschlichen Existenz. Sie erheben das Produzieren als Arbeit vielmehr zur eigentlichen Kernbestimmung des menschlichen Daseins. Arbeit und Produktion sind keineswegs Synonyme. Aus dem Umstand, dass der stoffumformende, produktive Bezug des Menschen auf die ihn umgebende Natur unaufhebbar ist, folgt daher auch nicht die Unaufhebbarkeit der Kategorie Arbeit. Die Abstraktion Arbeit ist in ihrer Reinheit ein spezifisch bürgerliches Phänomen. Sie ist mit der Herausbildung der Warenproduktion entstanden und wird mit ihr auch wieder verschwinden. Der Marxismus fasste den Homo sapiens als Animal laborans. Sowohl phylogenetisch als auch ontologisch wird der Mensch nur als Produzent überhaupt zum Menschen. Diese sakrale Rolle der Produktion aber ist nichts weniger als eine überzeitliche, von der menschlichen Natur gesetzte Konstante. Was da vom Marxismus hypostasiert wird, entpuppt sich bei näherem Zusehen als das auf die Spitze getriebene protestantisch-kapitalistische Arbeitsethos. Das unbedingte Primat der Produktion verbindet die bürgerliche Epoche keineswegs mit allen vorgängigen und künftigen Gesellschaftsformationen. Die Apotheose des Produzenten zum eigentlichen gesellschaftlichen Menschen macht gerade das Besondere an der entwickelten Warengesellschaft aus. Die kapitalistische Gesellschaft gesellt sich daher keineswegs, wie die marxistische Weltsicht annimmt, zu den übrigen historischen Typen von Produktionsgesellschaften. Sie ist vielmehr in einem durch und durch totalitären Sinne die Produktionsgesellschaft par excellence. Jahrtausende lang war die Erzeugung von stofflichem Reichtum an die Erfüllung ebenso klar wie eng umrissener konsumtiver Bedürfnisse gekoppelt. Erst unter der Ägide des Kapitals verselbstständigt sich die Produktion zu einer eigenständigen, von anderen Lebensäußerungen systematisch abgegrenzten Sphäre, reißt sich gleichzeitig von der Kette und avanciert zum zentralen Medium von Gesellschaftlichkeit. Für die kapitalistische Gesellschaft lässt sich tatsächlich von einem Primat der Produktion sprechen. Diese Vorherrschaft ist jedoch gerade das Kritikable an dieser Vergesellschaftungsform und macht deren zerstörerische wie selbstzerstörerische Potenz aus. Dieser Problemhorizont war dem im Produktionsfetischismus befangenen Marxismus vollkommen fremd. Dementsprechend konnte er keinerlei Sensorium für die im Vormarsch wertförmiger Vermittlung gleichzeitig erzeugten und zur Schattenwelt degradierten Aspekte der gesellschaftlichen Wirklichkeit entwickeln. Im Gegenteil, der allzeit affirmativ verstandene Bezug auf die Produktion als die Basis des gesellschaftlichen Zusammenhangs war angetan, den strukturellen Ausblend- und Subordinationszwang ideologisch-theoretisch zu reproduzieren und zu zementieren. Im Lichte des marxistischen Primats der Produktion ließen sich die voneinander getrennten gesellschaftlichen Sphären insgesamt als krude Entitäten behandeln. Musik. wo aber schon die Politik und die Ökonomie zu positiven Fakten versteinerten, da musste erst recht die aus dem gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhang herausgespaltene Privatheit in ihrem außergesellschaftlichen So-Sein blind akzeptiert werden. Jedem gesellschaftskritischen Zugriff schien dieser scheinbar vorgesellschaftliche Zusammenhang enthoben. Wer nur immer entschlossen die vermeintliche Einsicht hochhielt, dass die Produktion das Eigentliche sei, der hatte es von vornherein nicht nötig, einen Blick in die dunklen Abgründe des Außerökonomischen, nur Privaten, zu riskieren und ihr Verhältnis zum gesellschaftlichen Ganzen zu problematisieren. Sobald die Zumutung, sich mit diesen Aspekten der gesellschaftlichen Wirklichkeit auseinanderzusetzen, an ihn herangetragen wurde, konnte er jederzeit in vermeintlich tiefere und sicherere Gewässer abtauchen. Das Primat der Produktion verkehrt sich hier zur Zauber- und Abwehrformel. Zu einer bloß vorgesellschaftlichen Größe degradiert, taugt die Welt der Konsumtion, ex definitione, nicht zum Gegenstand ernsthafter theoretischer Auseinandersetzung. In der Theorie ist Sterilität allerdings, zumindest langfristig, Krankheit zum Tode. Wer abtaucht, kann ertrinken. Und theoretische Konzepte scheitern meist an den Problemstellungen, die sie beständig übersehen. Der Marxismus hat ein Jahrhundert lang die Welt der Privatheit konsequent außen vor gelassen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat dieses Schattenreich aber seine so selbstverständlich anmutende Ordnung verloren. Es hat sich damit, der Frauenbewegung sei Dank, ins Bewusstsein gedrängt. Die nicht länger zu leugnende Frage schreit nach einer theoretischen Antwort. Der Marxismus war außerstande, sie zu liefern, übte sich nur in Ignoranz und dankte auch deswegen ein für alle Mal ab. Theorie zollt der veränderten Wirklichkeit mittlerweile ihren Tribut. Zum Primat des Ökonomischen, wie es der Marxismus zelebrierte, mag sich heute niemand mehr bekennen. Die Welt der Privatheit ist in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive in den Rang eines legitimen Theoriegegenstandes aufgerückt. Diese überfällige Anerkennung wird jedoch dadurch entwertet, dass sie zusehends mit einem Rückzug ins Mikrologische einhergeht. Es ist fast schon Mode, sich auf die bisher weggeschobenen, scheinbar vorgesellschaftlichen Schattenthemen und auf das Alltagsverhalten zu werfen. Das hat aber immer schon eine kompensatorische, gegen jeden sozusagen großtheoretischen Anspruch gerichtete Funktion. Der wissenschaftliche Zeitgeist steht auf Selbstbescheidenheit und hat das Small is Beautiful zum Dogma erhoben. So selbstverständlich die gesellschaftswissenschaftliche Beschäftigung mit Aspekten des privaten Lebens geworden ist, so streng verboten ist es, diese Untersuchungen mit der Analyse der Gesellschaft als Ganzer zu verknüpfen. Ein Denken, das seine eigene Zusammenhangslosigkeit in den Rang einer Philosophie erhob, hat ein solches Ansinnen von vornherein wegeskamotiert. Die Geschichte hat nicht nur einen Motor, die Produktion. Sie hat deren viele und sie laufen natürlich nicht streng synchron im Takt einer ökonomischen Logik. Diese Einsicht soll die Marxische Theorie und mit ihr jedes Denken, das sich mit dem Wald und nicht mit einzelnen Bäumen beschäftigt, desavouieren. Kaum ein akademischer Zwergpinscher kann der Versuchung widerstehen, dem Monokausalisten, Ökonomisten und Totalitätstheoretiker Marx nebenbei ans Schienbein zu pinkeln, wenn er den besonderen Stellenwert der sozialgeschichtlichen Anatomie seiner Lieblingssstecknadel zu belegen sucht. Die sich antiökonomistisch und antireduktionistisch gerierende Absetzbewegung von der Marx'schen Theorie kommt schon bei der Einschätzung des klassischen Marxismus zu fragwürdigen Ergebnissen. An der Kritik der politischen Ökonomie geht sie allemal vorbei und bleibt tief unter deren Reflexionsniveau. Während Gegner und Epigonen gleichermaßen im Wert, dem Zentrum und der Basiskategorie der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie, immer nur eine positive, binnenökonomische Größe erkennen können, behandelt der Wertkritiker Marx diese Basiskategorie durchgängig als etwas ganz anderes. Er sieht im Wert das Formprinzip, das der Sphärentrennung zugrunde liegt, so wie sie allein die bürgerliche Gesellschaft charakterisiert. Marx deklariert nicht einfach, dass die Ökonomie die weitere Entwicklung vorherbestimmt und Kultur sowie Politik nur abhängige Variablen darstellen. Vielmehr ist ihm ebenso die historische Herausbildung dieser Sondersphäre ein Problem, wie der gesellschaftliche Vermittlungs- und Bedingungszusammenhang, in dem diese Teilbereiche zueinander stehen. Das populäre Vorurteil, Marx hätte den ökonomischen Faktor umstandslos für das letztlich Entscheidende erklärt, macht keinen Sinn, weil die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie gerade mit jeder Art von Faktorendenken energisch bricht. Gerade ökonomistisch orientierte marxistische Theoretiker allerdings dachten immer ganz selbstverständlich ineinander äußerlichen Faktoren. Nichts war ihnen so fremd wie der höchstens in hegelmarxistischen Ansätzen hochgehaltene Drang zur Totalität. Für den Ökonomisten war die Ökonomie nie das Ganze, sondern nur der gewichtigste Teil in einem durch und durch mechanischen System. Wer versucht, in der marxistischen Theoriegeschichte auch nur eines einzigen blanken Ökonomisten habhaft zu werden, wird sich denn auch ungefähr genauso schwer tun, wie die Physiker einst bei ihren Versuchen, Süd- und Nordpol von Magneten voneinander zu trennen. Wer sich die Mühe macht, Theoretiker wie Kautsky oder Hilferding, die als Inbegriff ökonomistischen Denkens gehandelt werden, tatsächlich zu lesen, wird feststellen müssen, dass in ihren Schriften ihre ökonomistische Argumentation regelmäßig alsbald in puren Politizismus und Soziologismus umschlägt. Neben den ehernen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten steht allemal das unbedingte Klassensubjekt. Nur wer selber bis über beide Ohren in der Politik- und Willensillusion befangen ist, kann diese Kopplung übersehen. Den eilfertigen Ökonomismuskritikern muss sie entgehen, weil sie nur am anderen Pol, demselben Denkuniversum verpflichtet sind, dem auch die von ihnen so billig abgefertigte ökonomistische Sicht angehört. Wie wie wenig die Marx'sche Herangehensweise mit dem mechanischen Verständnis seiner Epigonen in eins zu setzen ist, zeigen schon jene Passagen, in denen sich Marx mit dem allgemeinen Verhältnis der Produktion zu Distribution, Austausch und Konsumtion auseinandersetzt. Besonders deutlich zeichnet sich das wohl in der Einleitung zu den Grundrissen ab. Einem Denken, das die bürgerlichen Formen als natürliche und ewige Grundbedingung menschlichen Verkehrs betrachtet, kann der Vermittlungszusammenhang zwischen Konsumtion und Produktion, mit dem sich Marx auseinandersetzt, gar nicht zum Problem werden. Konfrontiert mit der Marx'schen Analyse, muss die Problematisierung des Verhältnisses von Konsumtion und Produktion als überflüssige sophistische Fingerübung erscheinen. Die Marxisten und andere bürgerliche Theoretiker haben denn auch über die vermeintliche bloße Begriffsakrobatik konsequent hinweggelesen. Tatsächlich bewährt sich in diesen Überlegungen aber der eminent historische Sinn des radikalen Kritikers der bürgerlichen Gesellschaft. Nicht nur die Produktion und die Konsumtion sind für sich genommen historischem Wandel unterworfen, auch die Beziehung dieser Momente zueinander hat nichts Übergeschichtliches an sich. Die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft bringt eine ganz spezifische, für diese Formation charakteristische Konfiguration hervor, die mit dieser Reproduktionsweise auch wieder verschwinden wird. Gerade deshalb muss sie Gegenstand von Untersuchung und Kritik werden. Mit dieser Auffassung stellte sich Marx in einen scharfen Gegensatz zur klassischen Nationalökonomie. Marx wandte sich gegen Adam Smith und noch deutlicher gegen John Stuart Mill, weil diese federführenden Nationalökonomen ihrer Zeit so etwas wie historisch-gesellschaftlichen Wandel nur der Welt der Distribution zuordneten, während sie die Reichtumserzeugung ahistorisch als eingefasst in von der Geschichte unabhängige ewige Naturgesetze verstanden. Mit dem gleichen Verdikt grenzt Marx seinen Ansatz auch von der ricardianischen Sichtweise ab. Bei Ricardo, so stellt er fest, ist zwar die Distributionsweise gesellschaftlicher Willkür zugänglich, die Ausformung der Produktion hingegen deutete der Vollender der klassischen Nationalökonomie als bloßen Reflex auf den jeweiligen Stand der Naturkenntnis und trennte sie konsequent vom gesellschaftlichen Bezugsrahmen ab. Damit fällt aber letztendlich die Produktion überhaupt aus dem Zuständigkeitsbereich der Ökonomie heraus. Und so kommt Marx zu einer unorthodoxen Wertung Ricardos. Ökonomen wie Ricardo, denen am meisten vorgeworfen wird, sie hätten nur die Produktion im Auge, haben ausschließlich die Distribution als Gegenstand der Ökonomie bestimmt. Marx hat in seiner Absetzbewegung von der klassischen Nationalökonomie die von der bürgerlichen Formbestimmtheit gesetzte zentrale Rolle der Produktion betont und dabei deren historischen Charakter herausgearbeitet. Vor dem von der klassischen Nationalökonomie diktierten rezeptionsgeschichtlichen Hintergrund konnte er allein auf diese Weise überhaupt eine Forschungsperspektive entwickeln, bei der Produktion, Distribution, Austausch und Konsumtion alle Glieder einer Totalität bilden. Nur so gewann sein Ziel, diese Momente als Unterschiede innerhalb einer Einheit darzustellen, Konturen. Thank you. Der Produktionsfetischismus der Epigonen hat diese kritische Frontstellung vollkommen eingeebnet. Das marxistische Verständnis fällt de facto auf Ricardo und Co. zurück. Wenn die Marxisten das Primat der Produktion beschwören, dann haftet diesem Theorem immer jener überhistorische Hauch an, der schon die klassische Nationalökonomie durchwehte. Der marxischen Grundintention läuft diese Wendung diametral entgegen. Der Begriff verrät es schon. Die Kritik der politischen Ökonomie, wie er sie formuliert hat, hat die Kritik der Form selber zum Ausgangspunkt. Die Ökonomie wird bei Marx nicht nur immanent kritisiert im Namen einer anderen, besseren Form des Wirtschaftens, sondern es wird das ganze Bezugssystem, in dem sich die Wirtschaft zu einem gesonderten, von anderen Lebensäußerungen getrennten Phänomen verselbstständigt, in Frage gestellt. So klar dieser radikale Bezug von der Grundintention her ist, er bleibt über weite Strecken implizit. Der reife Marx, wie man ihn aus seinen Hauptwerken Grundrisse und Das Kapital kennt, setzt sich in erster Linie mit den binnenökonomischen Fetischformen und ihrer Logik auseinander. Was in den Frühschriften vorzugsweise in der Auseinandersetzung mit der Hegelschen Philosophie und dabei selber noch in philosophischen Termini thematisiert wurde, ist nicht negiert, sondern vorausgesetzt, aber nicht weiter ausgearbeitet. Allein deshalb konnte es überhaupt zu der grotesken Verkehrung der marxischen Formkritik in die marxistische Apologetik der Form kommen. Nur im Fetischkapitel des Kapital und entsprechenden Ausführungen in den Grundrissen wird diese Ebene explizit. Während er in diesem Kontext dann immerhin die Verschlingung von Distribution und Produktion zum Problem macht, verstummt Marx völlig, sobald es um das Verhältnis von warenförmiger Gesellschaftlichkeit und Privatheit geht. Wo die Ware aufhört, Ware zu sein und in die dunkle Welt privater Konsumtion und aller darum gruppierten Lebenszusammenhänge eintritt, bricht Marx als Kind seiner Zeit mit dem Durchleuchten schlichterdings ab. Es wäre jedoch kurzschlüssig, wollten wir aus diesem Versagen des Theoretikers folgern, dass die von ihm in Angriff genommene Kritik der bürgerlichen Fetischformen per se untauglich für die Erklärung dieser Wirklichkeitsaspekte wäre. Jede große Gesellschaftstheorie hat Implikationen, die ihrem Schöpfer selber entgingen und die erst mit einigen Jahrzehnten Verzögerung überhaupt ins Blickfeld geraten können. Der marxische Ansatz unterscheidet sich von der klassischen Nationalökonomie und den Interpretationen der marxistischen Epigonen nicht allein aufgrund seiner historisierenden Tiefendimension. Die Differenz reicht weiter. Die marxistisch-ricardianische Richtung argumentiert werttheoretisch. Die marxische Kritik der politischen Ökonomie ist dagegen wertkritisch ausgerichtet. Die Bedeutung dieses Unterschieds kann kaum überschätzt werden. Er ist aber wenig beachtet worden. wenn die diversen Interpretatoren den zentralen Stellenwert der Wertkategorie in der marxischen Theorie überhaupt wahrnahmen, dann fassten sie für gewöhnlich die marxische Kritik der politischen Ökonomie in Analogie zur Hegelschen Logik. Genauso wie im Hegelschen System die alles in sich fassende Kategorie Sein selbstgenügsam aus sich heraus die Wirklichkeit setzt, soll Marx die gesellschaftliche Totalität aus dem Wert abgeleitet haben. Diese Annahme stellt den marxischen Ansatz auf den Kopf. Zwar lässt sich ein Ableitungszusammenhang zwischen den innerökonomischen Fetischformen und zum Rechtsfetisch entwickeln, das ändert aber nichts daran, dass das daraus hervorgehende Ensemble nur als eine negative Totalität zu begreifen ist. Der kontemplativ-affirmative Grundtenor, unter dem Hegel die Wirklichkeit sich aus dem Begriff des Seins entfalten lässt, ist der marxischen Darstellung vollkommen fremd. Der Wert kann bei ihm die Realität nicht umgreifen. Er subordiniert sie seinem Formzwang, indem er sie und damit sich selber zerstört. Marxische Wertkritik akzeptiert den Wert nicht als positive Grundgröße und argumentiert in seinem Namen. Sie dechiffriert seine selbstgenügsame Existenz als Schein. Gerade die flächendeckende Realisierung wertförmiger Vermittlung führt keineswegs zu deren endgültiger, in sich geschlossener Verwirklichung. Sie fällt vielmehr mit ihrer Krise zusammen. Die Wertlogik enthüllt sich in ihrem Kollaps als Ausblendlogik. Der Ausblendzwang wird aber natürlich nicht erst in der Krise als zusätzlich hinzutretendes Moment wirksam. Er ist für die Funktionsweise wertförmiger Vermittlung überhaupt konstituierend. Die Wertlogik kann sich als prozessierender Widerspruch nicht deshalb durchsetzen, weil sie in der Lage wäre, umstandslos alles Nicht-Wertförmige zu liquidieren. Sie herrscht, indem sie auch den formlosen Nichtwert in eine stille Voraussetzung ihrer selbst verwandelt. Der Wert wird das ihm Fremde dabei nie wirklich los. Auf der Ebene der Sphären lässt sich die Subordinationslogik am Verhältnis von Konsumption und Produktion festmachen. Die Beziehung von Konsum und Produktion erscheint auf den ersten Blick simpel und überhistorisch. Die Produktion ist das Mittel, die Konsumption der Zweck, dem dieses Mittel dient. Genussgegenstände werden erzeugt, um schließlich genossen zu werden. Die warenproduzierende Gesellschaft vollzieht jedoch eine merkwürdige Verkehrung. Das Mittel mutiert hier zum Selbstzweck. Die Verwertung des Werts schwingt sich zum automatischen Subjekt auf und die tautologische Selbstbewegung der abstrakten Arbeit schlägt alles und jeden in ihren Bann. Dieser totalitäre Zug der Wertproduktion befreit sie aber keineswegs von der konsumtiven Seite. auch das verselbstständigte Mittel bleibt unter allen Umständen Mittel, das auf einen außer ihm liegenden Zweck verwiesen ist. In einer Welt, in der es nur Mittel gäbe, hätte sich die Kategorie des Mittels selber aufgehoben und damit natürlich auch der universelle Vermittler, der Wert. Als scheinbar so selbstgenügsamer Souverän hängt er also strukturell von dem ab, was er aus dem weiten Feld der glorreichen Ökonomie konsequent ausgeschieden hat, von der subordinierten Konsumption. Nicht nur logisch, auch historisch macht es hier Sinn, von Ausscheiden zu sprechen. Das Oikos, das ganze Haus der griechischen Antike, von dem sich unser moderner Begriff Ökonomie herleitet und seine Nachfolger bis ins 19. Jahrhundert, beherbergten in friedlicher Koexistenz produktive und konsumtive Funktionen. Erst die Warengesellschaft sprengt und polarisiert dieses Verhältnis. In der Warengesellschaft können sich die erzeugten Produkte und der in ihnen enthaltene Wert in letzter Instanz nur realisieren, sofern sie sich am Ende ihres Lebensweges in einfache Gebrauchsdinge verwandeln und verzehrt werden. Die Ware fungiert allein dann erfolgreich als Ware, wenn sie in der Lage ist, diese Bestimmung schließlich abzustreifen, um sich im tatsächlichen Gebrauch in einen unmittelbaren Genussgegenstand zu verwandeln. Als solcher aber befindet sie sich nicht nur jenseits der gesellschaftlichen Sondersphäre Ökonomie, sondern außerhalb der Zauberwelt gesellschaftlicher Formbestimmung überhaupt. Das wusste auch Marx. Der Gebrauchswert verwirklicht sich nur im Gebrauch oder der Konsumtion. In der Konsumtion tritt das Produkt aus der gesellschaftlichen Bewegung heraus, wird direkt Gegenstand und Diener des einzelnen Bedürfnisses und befriedigt es im Genuss. Die Warengesellschaft funktioniert mit einem Bereich im Hintergrund, der ihren abstrakten Kategorien nicht zugänglich ist und den sie dementsprechend denn auch nur als vorgesellschaftliche Größe fassen kann. Das Scharnier zwischen privatem Genuss und der Welt der abstrakten Arbeit bildet die Kategorie des Gebrauchswerts. Sie ist die Kategorie, die auf das Sinnlich-Stoffliche an der Ware verweist, allerdings als abstrakte Stofflichkeit. Der Tauschwert fasst die Ware als abstraktes Wertding. Der Konsum nimmt die Ware nicht mehr als Ware, sondern zehrt sie als besonderen Genussgegenstand auf. Der Gebrauchswert steht dazwischen und verschafft der abstrakten Nützlichkeit der Ware, ihrer Nützlichkeit überhaupt, Geltung. Die ausgelagerten Momente fallen aus der Welt der Formbestimmung heraus. Sie entschwinden aber weder spurlos ein für allemal, noch bilden sie, ob ihrer Artfremdheit, per se einen Hort unterschwelliger Subversion. Hermetisch geschieden von der Sphäre abstrakter Gesellschaftlichkeit ist der um die Konsumtion gruppierte Lebensbereich zum gesellschaftlich Formlosen herabgesetzt. Als das Unbenennbare und Unbegriffliche gibt diese Privatangelegenheit die Unterlage und den passiven Resonanzboden für das Eigentliche. Vom Wert und seinen diversen Emanationen wie Arbeit, Recht und Geld arrangierte gesellschaftliche Schauspiel ab. Die Herrschaft der gesellschaftlichen Abstraktion erzeugt das Paradoxon einer immanenten Transzendenz. Sie schafft und definiert einen Gegenbereich, der jenseits des Werts liegt, der damit aber auch aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang herausgedrängt ist und selber wiederum in diesem Sinne abstrakt und negativ vom herrschenden negativen Zusammenhang erfasst wird. Diese merkwürdige Schattenbildung kennzeichnet nicht nur auf der Metaebene das Verhältnis der konsumtiven und der produktiven Sphäre, sie lässt sich bis in die Keimzelle der bürgerlichen Gesellschaft zurückverfolgen. Schon die Beziehung der Warenbesitzer im Tauschakt setzt voraus, was sie ausgeblendet haben. Und dieser Abspaltungsmechanismus ist ein integraler Bestandteil der Konstituierung moderner Warensubjektivität. Wo Menschen sich als Käufer und Verkäufer gegenüberstehen und damit ihren gesellschaftlichen Zusammenhang herstellen, nehmen sie bekanntlich nicht persönlich Bezug aufeinander. Nicht die Menschen treten zueinander in Beziehung, sondern ihre Waren verkehren miteinander. Weil die Waren keine eigenen Beine haben, müssen sich die Menschen zwar dazu bequemen, sie zum Markte zu tragen, indem die Marktteilnehmer dieses Joch auf sich nehmen, reduzieren sie sich aber selber zu Charaktermasken ihrer Waren. Sie figurieren allein als deren Stellvertreter und alles, was an ihnen über diese dünne Platzhalterfunktion hinausgeht, ist in der Tauschrelation systematisch ausgelöscht. Menschliche Beziehungen verkehren sich hier zu Dingbeziehungen und der gesellschaftliche Zusammenhang stellt sich als subjektloser Prozess her. Dennoch ist die Äquivalenzbeziehung mit ihrer rein instrumentellen Bezugnahme auf den anderen selber wiederum subjektkonstitutiv. Die Tauschpartner sind einander persönlich vollkommen gleichgültig, aber ausgerechnet diese Gleichgültigkeit wird zur Voraussetzung dafür, dass sie sich füreinander in selbstständige und allesamt gleichgültige, mit jeweils eigenem freien Willen begabte, abstrakte Individuen verwandeln. Wo Waren die Hände wechseln, sind die Protagonisten füreinander nur als bloße Mittel gegenwärtig und nicht als Personen mit ihrer jeweiligen individuellen Geschichte und ihren individuellen Fähigkeiten und Eigenarten. Diese Degradierung ist aber immer wechselseitig und selbstreflexiv. In vorkapitalistischen Formationen behandelten die Aneigner des Mehrprodukts die unmittelbaren Produzenten als Naturressourcen. Einer Naturressource kommt natürlich keinerlei Subjektstatus zu. Im Feudalismus sind alle Einzelnen auch nur bezogen auf den Allmächtigen, etwas Ähnliches wie Subjekte, wobei dem Subjektbegriff bemerkenswerterweise zunächst genau die umgekehrte Konnotation anhaftete, die ihm in seiner modernen Ausprägung zukommt. Subjekte waren die Christenmenschen unterschiedslos, soweit sie dem Willen des Herrn unterworfen waren. Der Terminus Subjekt leitet sich denn auch bezeichnenderweise vom lateinischen subicere her, was so viel heißt wie sich unterwerfen, unterordnen. Das Subjekt ist also wörtlich verstanden das Unterworfene, nicht das Erkennende oder gar das Unterwerfende. Während also die Aneigner des Mehrprodukts in vorkapitalistischen Formationen die unmittelbaren Produzenten als Naturressourcen behandelten, kann der einzelne Warenbesitzer sein Pendant nur als Mittel und Mittler seines eigenen Genusses benutzen, weil er sich ihm wiederum selber als Mittel und Mittler andient. Indem er aber den Standpunkt seines Gegenübers immer schon antizipiert und sich ihm als Mittel zu verkaufen sucht, affirmiert er den anderen als unabhängig von ihm für sich Seiendes, mit einem eigenen Willen begabtes Selbstzweckwesen. Oder um mit Marx zu sprechen: Um Dinge als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, so dass der eine nur mit dem Willen des anderen, also jeder nur vermittelst eines beiden gemeinsamen Willenaktes, sich fremde Ware aneignet, indem er die eigene veräußert. In der Welt des Tauschs kann der eine Warenbesitzer für den anderen Warenbesitzer nur deshalb als Mittel fungieren, weil er ihn als seine eigene Zwecksetzungsinstanz anerkennt. Und ihre Implikationen lassen sich auf der Ebene der einfachen Wertform recht einfach exemplifizieren. A benötigt einen Stuhl. Er kann ihn jedoch von dem am Wohlergehen von A ausgesprochen desinteressierten B nur erlangen, wenn er ihm dafür jenen Sack Kartoffeln liefert, nachdem sich B seit Jahr und Tag verzehrt. Die Sehnsucht des A nach einem Stuhl muss B also in der Form eines prallen Kartoffelsacks entgegentreten, denn allein in dieser den Leib stärkenden Gestalt ist B dem A gern zu willen. Die ausgesprochen merkwürdige Metamorphose von A's Stuhlbedürfnis in die leibhaftige Kartoffelform ist für das Zustandekommen des Tausches unerlässlich und macht dessen wesentlichen Gehalt aus. Das spezifische innere Motiv hingegen, das A dazu treibt, partout in den Besitz dieses Stuhles kommen zu wollen, ist für den Vollzug der Tauschbeziehung irrelevant. Es ist bloß privat und fällt aus dem Tauschakt heraus. Das freie Willenssubjekt A hat seinen Beweggrund, das ist vorausgesetzt, aber in dieser Unbestimmtheit eben auch schon hinreichend. Die Natur seines Bedürfnisses tut nichts zur Sache und bleibt konsequent außen vor. Den Stuhlverkäufer B geht es gar nichts an, welches Schicksal den veräußerten Stuhl erwartet. Ob A von fanatischer Sammelwut besessen ist, den Wunsch nach Bequemlichkeit verspürt, es ihm an Brennholz fehlt, er den geheimen Plan hegt, seine Ehefrau mit dem Stuhlbein zu erschlagen, oder ob A als Sexualfetischist eine ganz besondere, eher intime Beziehung zu Stühlen pflegt. Vice versa gilt natürlich das Gleiche. B's Kartoffelhunger interessiert als solcher A nicht die Bohne. Relevanz gewinnt die Sache für ihn lediglich deshalb, weil B's Appetit ihm ausgerechnet in der Gestalt eines tauschbaren Stuhls begegnet. Was B dann mit den glücklich eingeheimsten Kartoffeln beginnen mag, ist wiederum allein sein Bier. Mit der Dazwischenkunft von Geld und Kapital kompliziert sich der skizzierte Zusammenhang, an der Grundlogik ändert sich aber nichts. Auch der Kapitalist D und der Arbeiter C affirmieren sich in ganz ähnlicher Weise wie der Kartoffelbesitzer A und der Stuhlbesitzer B als freie Warensubjekte, sobald sie in Beziehung zueinander treten. C will sich reproduzieren. Dieser Wunsch ist zunächst einmal sein reines Privatvergnügen. Er muss zwar nicht die obskure Form eines Stuhls oder von Kartoffeln, dafür die abstrakte Gestalt von Geld annehmen, um gesellschaftliche Relevanz zu erlangen. Zugang zu den Reproduktionsmitteln kann sich C nämlich dummerweise nur über diesen allgemeinen Mittler verschaffen. Zu Geld kann C aber lediglich kommen, wenn er erst einmal selber als Verkäufer auftritt und die einzige Ware feilbietet, die er besitzt, seine Arbeitskraft. D ist es vollkommen gleichgültig, ob C verhungert und auf der Straße liegt oder nicht. D steht nur für den Drang seines Kapitals, sich zu verwerten. Sehr zum Bedauern von D sind dazu aber Arbeitskräfte vonnöten und so sieht er sich veranlasst, auf Cs freundliches Angebot zurückzukommen. C ist es nach wie vor im Grunde scheißegal, was mit dem Kapital von D geschieht. Er kennt D gar nicht und will ihn gar nicht näher kennenlernen. Dennoch begrüßt er ihn freudig als Käufer, schließt mit ihm einen Kontrakt und akzeptiert damit stillschweigend dessen Verwertungsbedürfnis. Er tut das nicht aus Liebe und Sympathie für D, sondern um anschließend sein sauer verdientes Quantum-Gesellschaftsding in Konsumgüter umzusetzen. Darum, was und wie er konsumiert, darf D sich nicht kümmern. C verdingt sich als Arbeiter, damit diese Bestimmung an ihm erlösche und er jenseits der Arbeit im vorgesellschaftlichen Raum nach seiner Fasson selig werde. Wenn wir die gleiche Beziehung aus der Perspektive von D betrachten, so dürfen wir natürlich die produktive Konsumtion der Ware Arbeitskraft nicht mit unmittelbaren konsumtiven Akten verwechseln. Die produktive Konsumtion fällt in die Sphäre der Mittel und ist dementsprechend öffentlicher, das heißt auch rechtlicher Regulation zugänglich. Als Konsument von Arbeitskraft ist der Kapitalist nicht einfach genießender Mensch, sondern die Inkarnation von Kapital. Aber auch er ist nicht nur selbstlose Akkumulationsmaschine. Das Geldmachen macht nur bezogen auf irgendwelche von ihm selber imaginierten Zwecke Sinn. Die Verwertung ist gesellschaftlicher Selbstzweck, für ihren menschlichen Träger jedoch kann sie nur als Mittel erscheinen. Auch er bedarf von vornherein eines menschlichen, allzu menschlichen Bezugspunkts, wie nebulös der auch immer ausfallen mag, um in der Welt der Mittel überhaupt funktionieren zu können. Das Verhältnis, das unsere tauschenden Kartoffel- und Stuhlbesitzer nolens volens miteinander eingegangen sind, verleiht der bürgerlichen Ordnung insgesamt ihr merkwürdiges Gepräge. Die ganze Gesellschaft scheint aufgelöst in Warenmonaden, die, sobald sie den Lärm des Marktplatzes hinter sich lassen, weltvergessen allein um den eigenen Bauchnabel kreisen. So entschieden der Käufer beim Erwerb Preis und Qualität der Ware einklagt, so deutlich wird er sich jede Einmischung verbitten, wenn es um die Verwendung und den Sinn der erstandenen Güter geht. Weder bei seiner Kaufentscheidung noch im Umgang mit der erworbenen Ware hat ihm jemand reinzureden. Im Reich der Konsumtion lautet die Devise allemal: freie Fahrt für freie Bürger. Und Diskretion gehört nicht nur bei Beate Use und im Bankgeschäft zum guten Ton. Der Wirt, der dem Alkoholiker den nächsten Schnaps verweigert, versündigt sich nicht allein am eigenen Umsatz. Er tritt auch noch das persönliche, von der Verfassung garantierte Pursuit of Happiness seines Gastes mit Füßen. Wer nicht ausfällig wird und anderen bei deren freier Entfaltung ihrer Persönlichkeit lästig fällt, sondern nur still vor sich hinsäuft, hat das selbstverständliche Recht, nach Kräften seine Leberzirrhose zu fördern. Dem modernen Individuum mutet es vollkommen natürlich an, dass es im Rahmen seiner zahlungsfähigen Nachfrage und der geltenden Gesetze frei und ohne Rücksicht auf die Meinung einer wie auch immer gearteten Öffentlichkeit über sein Bruchstück des gesellschaftlichen Reichtums verfügen kann. Es würde ihn befremden, auf das Dafürhalten der Öffentlichkeit Rücksicht nehmen zu müssen. Historisch handelt es sich bei dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit allerdings um ein Novum. In allen vorbürgerlichen Formationen, in denen das Geld noch nicht die Funktion des universellen Mittlers innehatte, wäre eine solche asoziale Haltung undenkbar gewesen. Produktion und Verbrauch waren in diesen Gesellschaften gleichermaßen eingebunden in fixierte soziale Lebensformen. Auch wo der Einzelmensch sich konsumtiv reproduzierte, tat er das nie individuell, sondern von vornherein immer schon als Bestandteil eines sozialen Geflechts, das ihm auch bei dieser Lebensäußerung seinen eng umrissenen Status zuwies. Im Mittelalter war die Kleidung etwa weder nur vitales Grundbedürfnis noch, so wie heute, Ausdruck für die originelle Person, sie war vor allem anderen eine Frage der sozialen Geltung und bezeichnete den Platz des Menschen in seiner Gruppe. Wer sich nicht standesgemäß kleidete, verstieß damit gegen die gottgewollte Ordnung der Dinge. Die Nahrungsaufnahme unterlag nicht nur religiösen Normierungen. Noch in den Bauernwirtschaften des 19. Jahrhunderts spiegelte die Tischordnung immer eindeutig ebenso die Arbeitsordnung wider. Auch festlichen Gelegenheiten drückte die Übermacht der Gemeinschaft in vorbürgerlichen Formationen lange ihren Stempel auf. Mittelalterliche Feste werden nicht im geschlossenen Kreis ausgerichtet, sie schlossen immer die Masse der Fremden und Armen als Mittrinker, Mitesser und Geschenkempfänger mit ein. Durch Freigebigkeit beweist sich der Festherr als Mann von Stand und verbreitet Ruhm und Ansehen. Mancher Fürst mag gedacht haben, dass er durch diese Festlichkeit zu unendlichen Aufwendungen gezwungen gewesen sei, aber niemand von ihnen durfte sich anmerken lassen, dass ihn sein Gebaren ruinierte. Denn nur öffentlich dargestellter und geteilter Reichtum zieht soziale Geltung nach sich. Und der ist der eigentliche gesellschaftliche Maßstab. Der mittelalterliche Reichtum figurierte nicht als selbstgenügsamer Selbstzweck. Er war von der sozialen Vorrangstellung seines Trägers nicht ablösbar und machte daher nur Sinn, wenn er auch außerhalb des stillen Kämmerchens präsentiert wurde. Dieser von vornherein auf die Gemeinschaft zugeschnittene Charakter von Konsum erklärt die für diese Gesellschaftsformation so typische Neigung zu Prunk und demonstrativer Verschwendung. Sie bildet aber auch den Hintergrund dafür, dass die Reichen den Inhalt ihrer Schatullen bereitwillig für spirituelle Zwecke zur Verfügung stellten. Diese Form von Gloria in Excelsis Deo, die sich in der Errichtung von Kapellen und großzügiger Armenfürsorge äußerte, war dem modernen, verbiestert sparsamen Protestantismus fremd. Das Warensubjekt affirmiert im Tauschakt seinen Tauschpartner als abstrakt freies Willenssubjekt. Indem es ihn in dieser Situation nur als Verkörperung seiner Ware behandelt, schreibt es ihm gleichzeitig eine jenseits der ökonomischen Beziehung verortete, nicht verhandelbare, a prioristische Subjektivität zu. Aber nicht nur dem Pendant wird eine transzendente, dem ökonomischen und gesellschaftlichen Zusammenhang insgesamt vorgelagerte Subjektivität zugerechnet. Im Tauschakt definiert sich auch das Warensubjekt selber als eine a prioristische Wesenheit. Die coole Selbstinstrumentalisierung bedarf eines außerinstrumentellen Bezugspunktes. Dem Warenbesitzer ist es nur deshalb möglich, sich ohne äußeren Zwang überhaupt dem anderen als Mittel anzudienen und selbstvergessen als Charaktermaske seiner Ware zu agieren, weil dieses funktionale Denken und Handeln an seinen persönlichen Kernbestand nicht heranreicht. Wenn er sich zum Mittel für andere macht, dann ist dieses sich zum Mittel machen selber wiederum nur Mittel für einen sich allzeit unvermittelt gerierenden Zweck. Seine eigentliche menschliche Substanz bleibt von all den eingegangenen Verträgen und Tauschbeziehungen unberührt. Das selbstgenügsame Geldsubjekt tritt als Inkarnation verschiedenster Sozialkategorien auf, ohne sie aber je zu sein, und kann diese wechselnden Bestimmungen auch nur deshalb ausfüllen, weil sie an ihm in letzter Instanz abzuperlen scheinen. Während alle Warenbesitzer, inklusive der Lohnarbeiter, sich nolens volens darauf orientieren müssen, die von ihnen angebotenen Waren marktgängig zuzurichten, schöpft diese Anstrengung für den Homo economicus und Homo socialis ihren Sinn letztendlich aus einem jenseits von Markt und Arbeit angesiedelten transgesellschaftlichen Raum. Kein allgemeiner Maßstab kann ihm sein Ziel angeben. Es liegt einzig und allein in seinem persönlichen, dem gesellschaftlichen Zusammenhang scheinbar enthobenen Glück. Die Selbstdressur zum einkommensträchtigen Arbeitsautomaten mag beim ABC-Schützen beginnen, der Zweck der Übung liegt dennoch ausschließlich im vermeintlichen künftigen Wohl des Zöglings und kommt ganz ohne höhere universelle Weihen aus. Die Anhäufung abstrakter Arbeitsquanten schwingt sich auf der Ebene des Gesamtsystems zum tautologischen Selbstzweck auf. Für den Protagonisten bleibt seine Beteiligung an der verselbstständigten Verwertungsbewegung jedoch bloßes Mittel bei der Verfolgung anderer, persönlicher Ziele. Er nimmt einen hedonistischen Standpunkt ein und will sich nur einen möglichst einträglichen Lebensunterhalt und damit die Grundlage seiner privaten Glückseligkeit verschaffen. Das Apersonale, die blanke Gewalt der Versachlichung, unterwirft sich dem gesellschaftlichen Vermittlungsraum. Das eigentlich Menschliche entschlüpft in ein mit Imaginationen möbliertes Nebenreich. Die Herrschaft des Werts zwingt ihren Geschöpfen und Schöpfern keine kleinlichen Lebensvorschriften auf. Sie zerstört stattdessen alle unhinterfragbaren Leitlinien. Die negative Tyrannei der wahren Welt hypostasiert den Einzelnen und macht ihn zu seiner eigenen Sinngebungsinstanz. Sie stößt ihn in ein Vakuum, in dem er zu guter Letzt nur auf sein eigenes, allen realen gesellschaftlichen Bezügen entrücktes Selbst trifft. Unsere Überlegungen bewegen sich auf der Ebene der Wahrnehmungs- und Denkformen und wir werden uns auch im Folgenden vornehmlich auf diesen Aspekt konzentrieren. Eins ist dabei aber klar und liegt wohl mehr oder minder auf der Hand. Die chimärische Gegenwelt zu Arbeit und Selbstbeherrschung existiert nicht nur als ein inneres Erlebnis, sie muss auch ihren gesellschaftlich-ungesellschaftlichen Ort finden und sich verzeitlichen. Die Vergöttlichung der abstrakten Arbeit zum entscheidenden Medium von Gesellschaftlichkeit führt weder dazu, dass sich jede menschliche Tätigkeit und Regung in Arbeit verwandeln würde, noch zwingt sie unterschiedslos alle menschlichen Beziehungen in die wahren Form. Der Homo economicus und seine Arbeits- und Warenlager können nur neben aus der Verwertungslogik herausgesprengten, gesellschaftlich namenlos gemachten Bereichen bestehen. Das bürgerliche Individuum geht nie in seiner Bestimmung als Homo economicus auf, sondern führt eine Doppelexistenz. Das System der abstrakten Arbeit stößt bei seinem imperialistischen Zugriff auf eine selbstgeheckte Binnenschranke. Erst der historische Sieg der Arbeitsgesellschaft setzt die Freizeit frei. In der vorbürgerlichen Gesellschaft gibt es zwar in den Oberschichten so etwas wie Muße, aber keine Freizeit, bestimmungslose Zeit. Erst wo die Arbeitswelt sich zu einer fest umrissenen, von allen Beimischungen gereinigten Sondersphäre verselbstständigt, gewinnen die übrigen Lebensäußerungen der Menschen im Kontrast dazu eine negative Identität. Die Funktion als Wertproduzent beansprucht nicht bis zu den biologischen Grenzen die gesamte Lebenszeit der Individuen. Der Arbeitszeit steht die Freizeit gegenüber und diese wiederum geht nicht einfach in der blanken Tauschlogik auf. In der Freizeit nimmt das Arbeitstier auch die Existenzweise des Käufers an, aber eben nicht nur sie. Das Unbestimmte bzw. ausschließlich negativ Bestimmte am Begriff verrät schon das Charakteristische dieser Sphäre. Die Arbeitszeit ist fest umrissen und auf jederzeit spezifizierbare Ansprüche ausgerichtet. Freizeit dagegen lässt sich lediglich im Kontrast dazu definieren. Sie umfasst aber nicht nur die unterschiedlichsten Kategorien von Nichtarbeitszeit. Vor allem verschwimmt in ihr auch die Grenze zwischen der eigentlichen, dem Individuum disponiblen Lebenszeit und jenen Stunden, die es mit reproduktiven, unmittelbar unter dem Diktat der gesellschaftlichen Form stehenden Funktionen zubringt. Musik. Es ist keineswegs von vornherein ausgemacht, ob die Mitarbeit von Vater und Mutter im Elternbeirat von Schule und Kindergarten als Opfer an Freizeit oder als einer ihrer Bestandteile zu gelten hat. Die Zuordnung ist nicht einmal bei der Beschäftigung mit den eigenen Sprösslingen so eindeutig. Erst recht hängt es offensichtlich von der jeweiligen persönlichen Verfassung der Beteiligten ab, ob der Warenhausbesuch als Fortsetzung der Arbeit mit anderen Mitteln oder der Kaufhofwerbung gemäß als Einkehr in ein Erlebnishaus verstanden wird. Wo in der Freizeit das ersehnte Eigentliche beginnt, bleibt allenthalben im Nebel. Dieser Nebel macht sich nicht nur beim Versuch bemerkbar, die Nicht-Arbeitswelt theoretisch begrifflich zu fassen, sondern erst recht lebenspraktisch. So energisch die Freizeitmenschen dem anderen nachstellen, sie verfehlen es ein ums andere Mal. Auf der verzweifelten Suche nach dem aus den abstrakten gesellschaftlichen Beziehungen heraus abstraktifizierten Kern können die Jäger nur auf das durch Kaufakte vermittelte Instrumentarium zurückgreifen. Der Einsatz dieser Mittel vertreibt und zerstört aber gerade, was erfassen soll. Das erkaufte Glück schmeckt schal. Flugticket bringt den seiner versachlichten Beziehungen müden westeuropäischen Menschen in ein karibisches Fata Morgana-Paradies, in dem sich die Einheimischen noch echt, menschlich und unmittelbar verhalten. Doch schon wenige Jahre Tourismus zerstören den schönen Schein. Traditionelle Gastfreundschaft verwandelt sich in Beutelschneiderei und sprühende Lebensfreude spaltet sich in devotes Verhalten und kleinkriminelle Energie. Aber selbst solange sich die überlieferte andere Lebensart resistent zeigt, lässt sie sich nur von außen in dieser emphatischen Weise genießen. Echt, menschlich und unmittelbar erscheint sie nur aus der Perspektive des deutschmarktgestützten Zaungastes. Diese Konstellation kennzeichnet die Freizeit- und Erlebnisgesellschaft insgesamt. Das monetär vermittelte und juristisch regulierte Erlebnis ist keines mehr, sondern eine mehr oder minder raffiniert ausstaffierte Form von Langeweile. Die Gewalt der Versachlichung schwappt ins imaginäre Gegenbild hinüber. Das von der wahren Form gesetzte Jenseits ist von der Herrschaft der toten Dinge umstellt und verstellt. Der transzendente Bezugspunkt seines Sehnens bleibt dem modernen bürgerlichen Menschen verwaschen und undeutlich. Aber gerade dieses schwer greifbare und flüchtige macht es als das kenntlich, was es ist. Die formlose und gerade deshalb unverzichtbare Rückseite der Verwertungslogik. Die Dampfwalze der Wertvergesellschaftung kann sich nicht in Gang setzen und weiterrollen, ohne ihre eigenen exterritorialen Homelands zu schaffen. Im Dunkeln, abseits der Verwertung und doch für den Lauf der Megamaschine unerlässlich, finden sich die idyllischen Abgründe privater Höllen, die Terra Incognita des gesellschaftlichen Betriebs. Thank you. Ein Widerspruch durchzieht die moderne Warensubjektivität in all ihren Abarten. Der Konstituierung des Warensubjekts liegt die Chimäre eines Subjekts zugrunde, das sich selber zum letzten Zweck hat. In seinen diversifizierten, sozialkategorial gerasterten Funktionen kann der Einzelne dieser selbstbezogenen Subjektivität jedoch nicht frönen und sie ausleben. Im Gegenteil, jedes persönliche Element wird in diesem Bezugsfeld quasi ex definitione wegabstraktifiziert. Mit der historischen Entfaltung warenförmiger Vergesellschaftung steigert sich dieses ihr inhärente Spannungsverhältnis bis zur Unerträglichkeit. Im selben Augenblick, da die bürgerliche Subjektivität sich von allen Schlacken gemeinschaftlicher Existenzformen reinigt und zu sich kommt, wird sie denn auch schon prekär. Diese Prekarität schlägt sich unter anderem nieder in einer für das moderne Lebensempfinden charakteristischen Ambivalenz. Eine merkwürdige Mischung aus Allmachtsanspruch und einem tiefreichenden Ohnmachtsgefühl macht sich heute breit. Einerseits weiß das moderne Warensubjekt sehr wohl, dass sich ihm sein eigenes soziales Dasein nur über eine unermessliche Vielzahl monetärer Verknüpfungen und rechtlicher Regelungen vermittelt. Allenthalben muss sich der Einzelne auf die geld- und rechtsförmige Regulationsweise einlassen. Sie wird ihm zur zweiten Natur. Kein Lebensbereich bleibt von ihrem Zugriff verschont. Im gleichen Atemzug setzt die Übermacht der Mittelwelt aber auch einen exzessiven Subjektterror in Gang. Aus allen altmodischen sozialen Gefügen herauspräpariert und stattdessen in auseinanderstrebende sozialkategoriale Zuweisungen zerlegt, kann der Einzelne den Anspruch auf das lebensnotwendige Minimum persönlicher Kohärenz nur als Subjektvorbehalt formulieren. Im Fadenkreuz diversifizierter Sozialfunktionen bleibt dem Individuum allein ein Weg, um der vollkommenen Pulverisierung zu entgehen. Es muss sein Selbstbewusstsein aus der Distanz zum umgebenden gesellschaftlichen Zusammenhang schöpfen, der es zersplittert. Genauso wie das griechische Wort Atom, so bedeutet auch Individuum vom Wortsinn her das Unteilbare. Die moderne Kernphysik hat nachgewiesen, dass die vermeintlich unteilbaren Grundeinheiten der Materie sehr wohl zu zerlegen sind. Die moderne bürgerliche Gesellschaft ist dabei, das von ihr geschaffene Unteilbare, das Individuum, in kleinere Bestandteile auseinander zu dividieren. Für den vorbürgerlichen Menschen war jahrtausendelang Konformität im eigenen, eng umrissenen Lebenskreis der selbstverständliche Maßstab seiner Existenz. Er verstand sich als Angehöriger eines Lebenskreises und sein Selbstbild war von organisch gewachsener Identifikation geprägt. Er war eben Bauer, Adeliger, Mönch und so weiter. Und selbst die unterständischen Proletarier des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts definierten sich wesentlich über ihr Arbeitersein, das ein ganzes Ensemble von sozialen Bezügen in sich schloss. Die negativ abgrenzende Identitätsfindung der modernen Monade stellt diese Grundorientierung auf den Kopf. Die modernen Individuen sind deswegen nicht weniger durchnormiert als ihre Altvorderen, im Gegenteil. Es ist aber gerade der zum Massenphänomen gesteigerte Autonomiewahn, der diese Normierung vermittelt. Die Bezeichnung Wahn mag in diesem Zusammenhang hart klingen, sie entbehrt aber nicht der Berechtigung. Das bürgerliche Denken behandelt Individuum und Gesellschaft seit jeher ganz selbstverständlich als Antinomie. Diese Wahrnehmungsweise hat mittlerweile aber die Höhen bloß philosophischer Reflexion verlassen und durchdringt auf breiter Front die Alltagsmentalität in all ihren Verästelungen bis tief ins Unbewusste hinein. Nie war der Zwang, sich partout der eigenen Besonderheit versichern zu müssen, derart verallgemeinert wie heute. Im Zeitalter der Psychowelle muss sich noch jeder Müllkutscher als Schmalspur-Dandy beweisen und selbst beim Nahkampf im Sommerschlussverkauf gehören immer nur die anderen zur grauen Masse. Zu Beginn des Jahrhunderts freute sich eine kleine Bohème ihrer schockierenden Verachtung gesellschaftlicher Normen. Selbst noch in den 50er Jahren war für die breite Masse die Meinung der Nachbarn und die öffentliche Moral eine ebenso gewichtige wie feste Größe. Seit den 60er Jahren ist Nonkonformität selber sukzessive in den Rang einer gesellschaftlichen Norm aufgerückt. Das Paradoxe an dieser Konstellation lässt sich mit Händen greifen. Beim zwanghaften Versuch, aus den vielfältigen Angeboten der wahren Gesellschaft Individualität zu zimmern, entstehen denn auch nur offensichtlich absurde Surrogatidentitäten. Es fällt nicht schwer, den Persönlichkeitskult der Surf- und Yuppie-Generation und ihrer Nachäffer aufs Korn zu nehmen und die permanent reflexhaft zelebrierte Individualität als Produkt von der Stange zu entlarven. Der bloße Spott über die Pathologie des Alltagsverstandes bleibt auf Dauer allerdings unbefriedigend. Die Haltlosigkeit und Beliebigkeit der tautologischen Bauchnabelshow tut ihrer Wirksamkeit nicht den geringsten Abbruch. Die Farce hat nicht nur tragische Züge, sondern ihre Zwangslogik. Bei der Apotheose bestimmungsloser Subjektivität handelt es sich um weit mehr als nur ein flüchtiges ideologisches Hirngespinst. Ein integraler Bestandteil der Verhältnisse tritt uns in diesem buntschillernden Phänomen entgegen. Der Individualitätskult ist die andere Seite von Monetarisierung und Verrechtlichung, und das Verrücktwerden der Selbstzweckindividuen gehört zum Kollaps der gesellschaftlichen Zwangsform. Die Welt der versachlichten Beziehungen ist sinn- und zweckleer. Das moderne Individuum lebt in einem Reich der Beliebigkeit. Niemand setzt ihm feste Normen. Diese Unverbindlichkeit hebelt allerdings keineswegs die unerbittliche Härte der Sachzwangrationalität aus. Im Gegenteil, sie korrespondiert mit ihr. Der Einzelne mag mit den sozialkategorialen Zuordnungen jonglieren, das ändert aber weder etwas an deren funktionaler Starrheit noch an ihrem Vergewaltigungscharakter. Wenn die Monade leichtfertigerweise ihre vier Wände verlässt und sich auf die Straße begibt, hat sie zwar prinzipiell die Wahl, ob sie sich in einen Radfahrer, Autofahrer, Fußgänger oder einen Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel verwandelt. Die Mutation zum Verkehrsteilnehmer, der sich selbstkontrolliert nur auf trainierten Bahnen bewegt, steht jedoch nie zur freien Disposition. Nolens volens partizipiert jeder an der Megamaschine Verkehr. Und wer sich den an die jeweilige Teilnahmeform gekoppelten Zwängen nicht fügt, riskiert Verstümmelung und Tod. Der Blutzoll, den erst unzureichend verkehrsgerecht zugerichtete Kinder auf der Straße zu entrichten haben, spricht eine überaus deutliche Sprache. Aber schon dem Flugzeugpassagier verbietet es sich, nachträgliche Kurskorrekturen vorzunehmen oder vorzuschlagen, will er nicht als Luftpirat Schlagzeilen machen. Wer mitten auf der Autobahn urplötzlich das Interesse am projektierten Italienurlaub verliert und daraus augenblicklich die Konsequenz zieht, wird alsbald im Verkehrsfunk unter der Rubrik Geisterfahrer annonciert. Die beiden letzten Beispiele mögen ein bisschen albern wirken. Das liegt in erster Linie aber nur daran, dass wir gründlich verinnerlichte Zwänge gar nicht mehr als Zwang wahrnehmen. Eine rigide Innensteuerung ist, nicht nur im Verkehr, so selbstverständlich und allgegenwärtig geworden, dass das geforderte hohe Disziplinierungsniveau nur mehr auffällt, wenn die gebeutelten Individuen es nicht aufbringen und demonstrativ durchdrehen. Einige hundert Jahre Prozess der Zivilisation haben ihre Wirkung getan. Und Eigenschaften wie Berechenbarkeit, Rationalität oder auch das westlich-lineare Zeitempfinden eingeschliffen. Der moderne Mensch passt sich fraglos und selbstbestimmt Situationen an, in denen seine vormodernen Altvorderen sofort gescheitert wären und kann sich nur mehr schwer Rechenschaft über diese Leistung abgeben. Ständige Disziplinierung und Selbstdisziplinierung hat ihre Matrix in den Eigendressurakten, die sich die wahren Subjekte im Tausch und bei der Arbeit aufnötigen. Sie geht aber über die enge ökonomische Sphäre und das öffentliche Leben insgesamt weit hinaus. Der lange Arm gesellschaftlicher Regulation reicht tief in die Psychostruktur hinein und damit auch in die sogenannte Privatsphäre. Das in den versachlichten Außenbeziehungen eingeübte sich zum Mittel machen, lässt sich auch dort nicht auf Knopfdruck ausschalten, wo der Einzelne in den abgespaltenen Bereich des Nichtzweckhaften eintritt. Bis zu den Haarspitzen auf diese merkwürdige Existenzform abgerichtet, setzt das Individuum sie in die Freizeit hinein fort. Es ist kein Zufall, dass so manches Hobby, vom Jogging bis zum Bodybuilding, verdächtig an das rigide Arbeitsreglement gemahnt und als Verlängerung der Fabrikdiktatur auf anderem Terrain verstanden werden kann. Diese beiden relativ modernen Sportarten haben mit dem Fabrikregime vor allem eins gemeinsam: einen Zug zur Entqualifizierung. Laufen kann fast jeder und die monotonen Übungen an den Kraftmaschinen machen den Akteur zu seinem eigenen mitzählenden Rehfarmern. Er vereint in seiner Person Taylor und dessen erstes Versuchskaninchen, einen dummen, aber kräftig gebauten deutschen Einwanderer namens Schmidt. Wer beim Sonntagsausflug, beim Wandern oder auf der Urlaubsreise gewohnheitsmäßig Kilometer abspult, folgt offensichtlich dem vertrauten, abstrakten Leistungs- und Quantifizierungsprinzip aller Arbeitslemminge. Wer über Freizeitstress klagt, wird dessen sogar zumindest partiell gewahr. Der Mechanismus kann sich aber auch klandestin durchsetzen. Dieser Sachverhalt darf uns über eins allerdings nicht hinwegtäuschen. Der Freizeitmensch und Homo privatus geht in derlei Verrichtungen keineswegs auf. Er ist nicht nur die Konsummaschine, die angespannt und genussunempfindlich auffrisst und verschleißt, was sie als zwanghaftes, belebtes Produktionsinstrument mitgehackt hat. Die Monade lebt nicht nur den Doppelwahnsinn von abstraktem Leisten und nicht minder abstraktem Sich-Leisten, auch das ins Formlose Verschwimmende, von den gesellschaftlichen Beurteilungskriterien abgekoppelte am Subjekt a priori, hat sein psychisches Substrat. Das ominöse, so oft beschworene Eigene verschwindet nicht einfach in der simulativ weiterbetriebenen Selbstdressur. Hinter den diversen Schalen von Außenidentitäten, die breite Teile des Freizeitverhaltens mit umfassen, lauert noch immer etwas anderes, das nicht offiziöse Innensubjekt. Diese der öffentlichen Sphäre abgewandte Seite hat ihre eigenen, zu den Idealen des Außenegos komplementären Tugendkatalog. Während sich das Außen-Ich allzeit durchsetzungsstark, rational und weltläufig zu zeigen hat, muss das Innen-Ich sich in Einfühlsamkeit und Sinnlichkeit einüben. In dieser Funktion nimmt die weltabgewandte Seite des Subjekts einerseits die Stelle des heiligen Eigentlichen ein und figuriert andererseits im Kontrast zum übergreifenden, aggressiven Außen-Ich als das Schwache, Schützenswerte, Bedürftige. Zu den Ingredienzen moderner Subjektivität gehört nicht nur die historisch neuartige Fähigkeit zum Self-Management. Mit dem Homo economicus, dem jede Beziehung zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und zu sich selbst sofort zum instrumentellen Verhältnis gerät, entsteht und verallgemeinert sich auch dessen alter Ego. Das Reich der Versachlichung erzeugt als seine eigene Rückseite einen aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit herausdestillierten Bereich der Intimität. In diesem Reservat tobt sich die abstrakte Menschlichkeit aus. So unverzichtbar beide Pole für die Konstituierung bürgerlicher Subjektivität sind, so schwer tut sich der Einzelne damit, die diametral entgegengesetzten Anforderungsprofile in Einklang zu bringen, die diese beiden nebeneinander existierenden Selbstbilder ihm aufnötigen. Die daraus erwachsenen Kalamitäten sind nicht bloß akzidentieller Natur. Sie gehen vielmehr bestimmend in die Subjektbildung selber ein. Das selbstgenügsame, autonome Subjekt bleibt nicht nur deshalb immer Fiktion, weil es der äußeren Abhängigkeit vom gesellschaftlichen Zusammenhang nie entrinnen kann. Die Monade unterliegt außerdem auch einer inneren Zerreißprobe und sie kann nur durch die Externalisierung wesentlicher Bestandteile ihres Selbst in dieser Malaise überhaupt eine gewisse Stabilität erreichen. Das bürgerliche Subjekt lebt seine schizophrene Grundsituation, gleichzeitig als Gefühlsmensch empfinden zu müssen und als kühl kalkulierender Rechner zu funktionieren, indem es das, was nicht zusammenpassen will und doch zusammengehört, auf zwei Partialidentitäten verteilt. Die Monade existiert nicht als einzelnes Atom, wie es ihrem Selbstbild eigentlich zu entsprechen scheint. Sie kommt vielmehr zu ihrem prekären Gleichgewicht, indem sie sich, zumindest virtuell, zu einem Bestandteil eines zweigeschlechtlichen Paarmoleküls macht. Das autarke Subjekt versteht sich selber als ein geschlechtsneutrales, allgemeinmenschliches Wesen. Jede geschlechtliche Zuordnung mutet auf den ersten Blick so befremdlich an, wie der Versuch, das Geschlecht einer Billardkugel zu bestimmen. Beim Nachfassen entpuppt sich das Selbstverständnis allerdings als ideologischer Schein. Der Autonomiewahn und Autonomiezwang, die beständige, gewohnheitsmäßige Selbstvergewaltigung des wahren Subjekts, kann nicht den ganzen Menschen in sich fassen. Er schneidet wesentliche Daseinsaspekte ab. Die abgedrängte und zur Intimität verselbstständigte Seite fällt in das Schattenreich zugerechneter Weiblichkeit. Indem sich das übergreifend nach außen gewandte und universalistisch orientierte Moment des wahren Subjekts von dieser feminin besetzten Gegenwelt abstößt und sich im selben Atemzug klammheimlich auf sie stützt, macht es sich selber aber als männlich attributiertes Wesen kenntlich. Was uns empirisch wohlvertraut ist, entspricht durchaus auch der Logik der Sache. Der zum Konkurrenzsubjekt mutierte und dementsprechend von seiner eigenen Emotionalität überforderte Privatmann löst seinen inneren Widerspruch, indem er die sinnlich-emotionale Seite an die Frau delegiert. Nur in seiner männlichen Partialidentität kann das auf Sachlichkeit und Rationalität zugerichtete autonome Warensubjekt sich seiner wegeskamotierten und gleichzeitig für sakrosankt erklärten anderen Seite bemächtigen, ohne Gefahr zu laufen, selber auseinanderzufallen. Die verbreitete Neigung zu symbiotischen Beziehungsformen hat hier sicher eine ihrer Wurzeln. Der einzige Zugang zu zentralen Momenten der eigenen Person geht über die Figur des Partners. Sie können sich unabhängig von ihm gar nicht realisieren. In dieser Konstellation schnurrt eine reale Person schnell zu einem Archetypus zusammen. Das mit allen Panzer-Ich-Bestandteilen hochgerüstete männliche Subjekt findet in der zugerechneten Weiblichkeit, wie sie in der dreifaltigen Gestalt von Hausfrau, Mutter und Geliebter leibhaftig wird, seine abgedrängten Seiten wieder und konsumiert sie allabendlich. Die Selbstbeherrschung des Mannes fällt hier mit der Unterwerfung der Frau in eins. Er lebt seine menschlichen Anwandlungen und Sehnsüchte nicht selber, er lässt sie leben und erfindet zu diesem Zwecke das Weib, das sie ihm aufbereitet darbringt, und als Projektionsfläche für Wünsche und Sehnsüchte figuriert. Die Frauen ihrerseits bleiben, indem sie faktisch oder imaginär ihre Außenorientierung zu einem Gutteil auf den Mann übertragen, Konkurrenzsubjekte mit identitärem Vorbehalt. Die Option auf ein Leben aus zweiter Hand schirmt sie partiell vor den Zumutungen einer versachlichten Erfolgsexistenz ab und sie gewinnen eine alternative Sinnperspektive als Hüterinnen gemeinsamer Innerlichkeit. Diese Struktur wird auch unabhängig von der einzelnen Paarbeziehung wirksam. Die Geschlechtsbilder und Selbstbilder stiften selbst da noch wesentlich das innere Bezugssystem des wahren Subjekts, wo der Partner im Imaginären bleibt. Die Herausbildungsgeschichte der wohlvertrauten bürgerlichen Geschlechterstereotypen lässt sich einige Jahrhunderte zurückverfolgen. Ihre volle Entfaltung quer durch die Bevölkerungsschichten ist allerdings neueren Datums. Erstmals tritt in Dokumenten aus dem 14. Jahrhundert die Frau als Wahrerin heimeliger Behaglichkeit auf. Eine dünne städtische Patrizierschicht unternimmt zu dieser Zeit die ersten noch unsicheren Schritte hin zur Intimität. Die guten Ratschläge, die ein 60-jähriger vermögender Pariser Bürger und Kaufmann im Jahr 1393 seiner 15-jährigen Ehefrau mit auf ihren weiteren Lebensweg gab, zeigen die generelle Marschrichtung an, auch wenn der passiv-rheumatische Grundton dieser Direktiven nicht unbedingt repräsentativ für das männliche Verhältnis zu Sinnlichkeit und Weiblichkeit sein mag. Schönes Schwesterchen, wenn ihr nach mir einen anderen Mann habt, dann müsst ihr sehr auf seine Behaglichkeit achten. Denn wenn eine Frau ihren ersten Mann verloren hat, ist es gewöhnlich für sie schwer, einen zweiten nach ihrem Stande zu finden. Und dann bleibt sie für lange Zeit allein und ungetröstet und noch mehr, wenn sie den zweiten verliert. Deshalb pflegt euren Ehemann sorgsam und bitte haltet ihn in sauberer Wäsche, denn das ist eure Aufgabe. Und weil die Sorge für die Geschäfte draußen Männersache ist, muss der Ehemann darauf Acht geben. Er muss gehen und kommen und hierhin und dorthin reisen, bei Regen, Wind, Schnee und Hagel, einmal durchnässt, dann wieder ausgedörrt, einmal in Schweiß gebadet, dann wieder frierend, schlecht verpflegt, schlecht untergebracht, schlecht gewärmt und schlecht gebettet. Und alles macht ihm nichts aus, denn ihn tröstet die Hoffnung auf die Fürsorge seiner Frau, wenn er zurückkommt. Und auf die Gemütlichkeit, die Freuden und Vergnügungen, die sie ihm bereitet oder in ihrer Anwesenheit bereiten lässt. Die Schuhe beim warmen Feuer ausziehen, gutes Essen und Trinken vorgesetzt bekommen, schön bedient und versorgt werden, fein gebettet sein in weißen Betttüchern und weißen Schlafmützen, anständig zugedeckt sein mit guten Pelzen, verwöhnt durch andere Freuden und Unterhaltungen, Vertraulichkeiten, Liebesdienste und Heimlichkeiten, über die ich nicht rede. Und am nächsten Morgen neue Hemden und Kleider. Der Tenor der gut gemeinten Ratschläge, insbesondere auch der Schlusssatz »Und nehmt euch in Acht, dass es in eurem Zimmer und eurem Bett keine Flöhe gibt« mögen dem zeitgenössischen Ohr etwas befremdlich anmuten. Dennoch, dem Grundmuster ist die Geschlechterbeziehung in der bürgerlichen Epoche treu geblieben. Die beiden Seiten der wahren Subjektivität, das auf instrumentelles Handeln ausgerichtete Außen-Ich und das aus diesem Bezugsfeld heraus abstraktifizierte Innen-Ich, sind seit jeher geschlechtsspezifisch besetzt. Außen- und Innen-Ich verkehren miteinander als Männlichkeit und Weiblichkeit. Dieser Scharnierfunktion entsprechend kommt der Paarbeziehung im prekären Gefühlshaushalt des modernen Massenindividuums ein enormes Gewicht zu. Ein Pendant dazu lässt sich in der Geschichte kaum finden. Nie waren Männlichkeit und Weiblichkeit so allgegenwärtig wie heute. So oft sich auch das an die holde Zweisamkeit gekoppelte Glücksversprechen als Schal erweist, so wenig kann die moderne Monade sich von ihm emanzipieren. Das durchschnittliche Individuum hangelt sich entweder in serieller Monogamie von Zusammenbruch zu Zusammenbruch, von einem selbstmörderischen Idyll ins nächste oder ist resigniert paarweise. Selbst wenn die Distanz zum Paarunwesen ideologisch aufgeladen wird und sich zur lebensphilosophischen Pose verfestigt, bleibt eine negative, deswegen jedoch nicht weniger starke Fixierung spürbar. Es lässt sich schwerlich übersehen, dass es sich bei der Selbstzelebrierung bewussten Singletums nur um die mühsame Kaschierung und ärmliche Ästhetisierung einer psychosozialen Postkatastrophenlandschaft handelt. Auch in vorbürgerlichen Gesellschaften hat das Merkmal Geschlecht für das gesellschaftliche Gefüge eine strukturierende Bedeutung. Erst die bürgerliche Gesellschaft arbeitet allerdings die Geschlechterstereotypen in ihrer Reinheit heraus und stellt den Mann der Frau gegenüber. Im Mittelalter kommen Mann und Frau nicht in dieser Abstraktheit vor. Sie und er sind immer schon Bauer und Bäuerin, Adeliger und Adelige, Nonne und Mönch und so weiter. Sie können nicht als solche, sondern nur zusammen mit diesen jeweiligen sozialen Bestimmungen gedacht werden. Die Frau an sich entsteht erst mit der romantischen Liebe. Diese Zuspitzung der Geschlechterpolarität überlagert sich mit einem scheinbar gegenläufigen Trend. Die unmittelbare, universale Diktatur der Form lässt bei ihrem Vormarsch den weiblichen Teil der Menschheit nicht aus. Die Welt der abstrakten Arbeit und ihrer Emanationen verwandelt auch die Frauen sukzessive in autonome Arbeits- und Geldsubjekte. Damit werden sie zwangsläufig Momenten des männlichen Außen-Ichs teilhaftig. Unsere Eltern- und Großelterngeneration wuchs noch weitgehend fraglos, wenn auch oft nicht ohne Schmerzen, in die herrschenden Rollenzuweisungen hinein. Im Ideal von Kleinfamilie und Paarbeziehung fanden die Außen- und Innerlichkeitsseite bürgerlicher Subjektivität zu einer einigermaßen stabilen und selbstverständlich erscheinenden Koexistenz zusammen. Die Frauen, die gelernt haben, als selbstständige Arbeits- und Konsummonaden aufzutreten, lassen sich hingegen nicht mehr problemlos subsumieren. Das gilt selbst dann, wenn sie es selber wünschen und ein entsprechendes Weiblichkeitsideal vertreten. Sobald die Berufung zur natürlichen Bewahrerin männlich-weiblicher Innerlichkeit selber zu einem Karriereprojekt unter anderen möglichen Lebensentwürfen wird und daher extra gewollt werden muss, ist die kleinfamiliale Balance schon aus den Angeln gehoben. Diese Entwicklung scheint auf den ersten Blick dazu angetan, die Geschlechterstereotypen außer Kraft zu setzen. Bei näherem Zusehen zeigt es sich aber, dass von einer Neutralisierung der Geschlechterbilder in keiner Weise die Rede sein kann. Weiblichkeit und Männlichkeit büßen weder ihre eindeutige Bestimmung noch ihre gesellschaftliche Bedeutung ein. Sie beginnen sich lediglich vom empirischen Geschlecht der Individuen abzulösen. Sie werden damit als das sichtbar, was sie schon immer gewesen sind: gesellschaftliche Strukturmerkmale im biologischen Gewande. Die säuberliche Zuteilung vermeintlich weiblicher Eigenschaften an die Frau und vermeintlich maskuliner an den Mann verliert ihre Eindeutigkeit. Der neue Mann darf gelegentlich ebenfalls einmal in Tränen ausbrechen oder sich mit Kindern beschäftigen. Der Frau steht es frei, sich vielleicht ab und an zu einer zynischen Bemerkung hinreißen zu lassen und in Coolness und Unabhängigkeit zu machen. Der Kodex selber ist damit jedoch keineswegs verschwunden. Das prekär gewordene Unterfangen, die Außen- und Innenseite bürgerlicher Subjektivität miteinander zu verbinden, bedient sich nach wie vor der Chiffrensprache von Maskulin und Feminin. Eine andere Lingua Franca steht dazu gar nicht zur Verfügung. Wenn in den modernsten gesellschaftlichen Segmenten Männlichkeit und Weiblichkeit voll Inbrunst inszeniert werden, dann hat dieses Spiel einen eindeutig zwanghaften Charakter. Die Identitätssuche richtet sich in diesem bipolaren Spannungsfeld aus. Die Geschlechterproblematik löst sich im Rahmen der Wertvergesellschaftung also keineswegs zugunsten einer geschlechtslosen Universalindividualität in Wohlgefallen auf. Dennoch ist die Tragweite der Veränderungen, die sich in den letzten Jahrzehnten vollzogen haben, enorm. Die beständige Restauration und Neuaustarierung geschlechtlicher Zuweisungen in jeder einzelnen Paarbeziehung macht die alte, selbstverständliche, stille Voraussetzung des autonomen Warensubjekts zu dauernden, von regelmäßigen persönlichen Katastrophen unterbrochenen Sisyphusarbeit. Diese Erschütterung und Verunsicherung tangiert das bürgerliche Subjekt nicht nur peripher, sie trifft es in seinem Kern. Mit den Umbrüchen und der Dekonstruktion der Geschlechterordnung wird die bürgerliche Subjektform selber brüchig. Die geringe Halbwertszeit moderner Beziehungen und die alltäglichen Beziehungsscharmützel sind Indikatoren irreversibler Zersetzungsprozesse, die regelmäßig und massenhaft auch die Außen-Ich-Fassaden zum Einsturz bringen. Das autonome männliche Warensubjekt, das sich genötigt sieht, künftig auch noch das abgespaltene Weibliche aus sich heraus zu rekonstituieren, muss an dieser Hybris scheitern. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Und all den biologistischen Staub hat heute Ernst Lohoff gesaugt. Wir haben sein Essay mit dem Titel Zur Kernphysik des bürgerlichen Individuums gehört. Es ging um Warensubjektivität, um den kompensatorischen Charakter der Privatheit im Kapitalismus, schließlich ums Geschlechterverhältnis. Und obwohl Ernst Lohoff dabei nicht auf die orthodoxe Psychoanalyse zurückgegriffen hat, war der Aufsatz einigermaßen interessant. Die Kernphysik des bürgerlichen Individuums ist natürlich ein schönes Wortspiel, denn Individuum heißt ja unteilbar, das Unteilbare. Und die kleine Passage Nummer 68 zeigt uns nochmal, wie das hier gemeint ist. Genauso wie das griechische Wort Atom, so bedeutet auch Individuum vom Wortsinn her das Unteilbare. Die moderne Kernphysik hat nachgewiesen, dass die vermeintlich unteilbaren Grundeinheiten der Materie sehr wohl zu zerlegen sind. Die moderne bürgerliche Gesellschaft ist dabei, das von ihr geschaffene Unteilbare, das Individuum, in kleinere Bestandteile auseinander zu dividieren. Man kennt die Thematik von Michel Houellebecq. Auch der hat ja die etwas erbärmlichen bürgerlichen Individuen als Elementarteilchen beschrieben. Und damit verabschiedet sich Dr. Indoktrinator am Mikrofon. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM.